Die Klerisei von Nikolai Leskow, gelesen von Schalkmar. Zweites Kapitel. Alle diese meiner altmodischen Helden wohnten auf dem Stargrotter Pfarrgehöft, am stillen, schiffbaren Fluss Turiza. Jeder von ihnen, der Barosso, Sachare und sogar der Diakon Opchilla, hatte sein eigenes Häuschen dicht am Ufer, gerade gegenüber dem jenseits des Flusses aufragenden alten Turm mit seinen 5 hohen Kuppeln. Aber so verschieden geartet wie die 3 Männer, waren auch ihre Wohnsitze. Das Haus des Vaters Savelitsch war sehr hübsch, mit hellblauer Ölfarbe gestrichen und mit verschiedenfarbigen Sternchen, Quadraten, Schnörkeln über jedem der 3 Fenster geziert. Letztere hatten außerdem noch holzgeschnitzte, grell bemalte Einfassungen und grüne Läden, die nie geschlossen wurden, denn das festgefügte Haus trotz dem Winter jeglichem Frost, und der Propst liebte das Licht, liebte den Stern, der nachts vom Himmel in seine Stube schaute, liebte den Mondstrahl, der sich wie ein Brokatstreifen über den parkettartig gemusterten Fußboden legte. Im Häuschen des Propstes herrscht absolute Reinlichkeit und Ordnung, denn es ist niemand da, der Schmutz oder Unordnung machen könnte. Der Propst hat keine Kinder, und das ist eine Quelle steter Betrübnis für ihn und seine Lebensgefährtin. Das Häuschen des Vaters Zacharie Benefktau ist viel größer als das des Vaters Taperosso, aber es fehlt ihm jene Eleganz und Koketterie, die den Wohnsitz des Propstes auszeichnet. Das 5-fenstrige, etwas schiefstehende graue Haus des Vaters Zacharie erinnert eher an einen großen Geflügelstall, und um die Ähnlichkeit perfekt zu machen, drängen und stoßen sich in den engen Rahmen seiner grünen Fenster unausgesetzt allerlei Schnäbelchen und Schöpfchen. Das ist die gesamte Nachkommenschaft des Vaters Zacharie, den Gott gesegnet hat wie den Jakob und dessen Gattin er fruchtbar gemacht hat wie die Rahel. Bei Vater Zacharie fand man nichts von der spiegelglatten Sauberkeit des Taperosschen Hauses, nichts von dessen strenger Ordnung. Überall stieß man auf Spuren schmutziger Kinderpfötchen. Aus jedem Winkel guckten Kinderköpfchen hervor, alles lebte und webte mit den Kindern und um die Kinder. Der Diakon Opchilla war Witwer und kinderlos. Wenig kümmerte er sich um irdische Güter und Hauswirtschaft. Hart am Flussrande hatte er eine lehmgestrichene, kleinrussische Katte, zu der aber keinerlei Nebengebäude gehörten. Nicht einmal ein Zaun war vorhanden. Nichts als eine rohe Lattenhürde, innerhalb derer bis in die Knie im Stroh versinkend, bald ein schickiger Hengst, bald ein falber Wallach, bald eine schwarze Stute umherstampfte. Die innere Einrichtung des Hauses war ebenfalls ganz kosakenmäßig. In dem vorderen, besseren Raume, den der Hausherr für sich selbst bestimmt hatte, stand ein hölzernes Sofa, welches Opchilla auch als Bett diente. Eine weiße Kosakenfilzdecke lag drüber gebreitet und am Kopfende ein ziselierter, asiatischer Sattelbogen, an den sich ein kleines, pfannkuchenähnliches Kissen in einem fettigen Nankingüberzug lehnte. Vor diesem Kosakenlager stand ein Tisch aus weißem Lindenholz. An der Wand hing eine Gitarre ohne Saiten, ein hängfender Fangstrick, einer Geiger und 2 kunstvoll geflochtene Säume. In der Ecke, auf einem kleinen Wandbrett, hinter welchem ein verdorrter Palmweidenzweig gesteckt war, stand ein winziges Heiligenbild, die Himmelfahrt Maria darstellend, vor dem ein kleines Kiewer Gebetbuch lag. Sonst war nichts, rein gar nichts in der Behausung des Diakons Opchilla zu finden. Nebenan, in einer kleinen Kammer, hauste die alte Nadjeschta Stepanowna, genannt Esperanes, die früher einmal Zimmermädchen in einem adligen Gutshause gewesen war. Sie war eine kleine, ältliche, gelbliche, spitznäsige, zusammengeschrumpfte Person, von so unverträglichem und unerträglichem Charakter, dass sie trotz ihrer geschickten Hände nirgends dauernd unterkommen konnte, bis sie zu guter Letzt Bedienerin beim einsamen Opchilla geworden war, dem sie vorschnattern und vorkeifen konnte, so viel sie wollte. Denn er beachtete dieses Geschnatter und Gekeife überhaupt nicht. Nur wenn die Erregung seiner alten Hausgenossin gar zu arg wurde, machte er ihr im entscheidenden Augenblick durch ein donnerndes »Es sinke, Esperanz!« ein Ende, woraufhin Esperanis zumeist auch wirklich sofort verschwand. Denn sie wusste, dass Apilla sie andernfalls in seine Arme nehmen, auf das Dach seiner Hütte setzen und dort bis zum Sonnenuntergang ihrem Schicksal überlassen würde. So lebten diese Leutchen hin und trugen alle mehr oder weniger einer des anderen Lasten und suchten sich gegenseitig das einförmige Dasein ein wenig bunter zu gestalten, durch allerlei leichte Streitigkeiten und Missverständnisse, welche auf die durch die Ereignislosigkeit des Kleinstadtlebens erschlaffte menschliche Natur eine so wohltuend aufrüttelnde Wirkung ausüben. So hatte zum Beispiel eines Tages der Gutsbesitzer und Adelsmarschall Alexej Nikititsch Blodamassow von einer Reise nach Petersburg den von ihm sehr hochgeschätzten Domgeistlichen verschiedene mehr oder weniger kostbare Geschenke mitgebracht. Darunter auch drei Stücke. Zwei mit gleichen Knöpfchen aus Dukatengold für die beiden Pfarrer, den einen für Vater Tabarosso, den anderen für Vater Sakarie. Der dritte Stock mit einem hübschen Knopf aus emailliertem Silber war für den Diakon Apilla bestimmt. Diese Stäbe fielen unter die Stargrotter Geistlichen wie die biblischen Schlangen, welche die ägyptischen Zauberer vor dem Pharao hinwarfen. Durch die Geschenkung der Stäbe ist ein Zweifel in uns geweckt worden, erzählte der Diakon Apilla. Was für einen Zweifel kann es denn geben, Vater Diakon? Fragten die Leute, denen er sein Leid klagte. Ach, wir allein verstehen von solchen Dingen nichts. Erstens fiel es mir mein Amt als Diakon gar nicht, einen solchen Stab zu tragen. Ich bin kein Pfarrer. Ferner, ich trage diesen Stab jetzt trotzdem, denn ich habe ihn geschenkt bekommen. Drittens aber tritt dabei durch eine zweifelregende Gleichstellung zutage. Vater Savelis und der Vater Sachar haben Stäbe von ganz derselben Qualität und gleichem Aussehen an. Darf man sie aber so völlig gleichstellen? Ich frage, darf man das? Vater Savelis, ihr wisst es ja selbst, Vater Savelis ist ein Weiser, ein Philosoph, ein Justizminister. Und nun sehe ich, dass auch er sich daran nicht zu finden weiß und verwirrt ist, ja ganz, ganz furchtbar verwirrt. Was kann ihn denn so verwirren, Vater Diakon? Es verwirrt ihn, dass erstens diese völlige Gleichheit Verwechslungen hervorruft. Was meint ihr, wie soll man erkennen, wem dieser Stab gehört? Versucht es doch herauszukriegen, welcher Stab dem Probst und welcher dem Sakari zukommt, wenn sie beide ganz gleich aussehen. Freilich, zur Unterscheidung ließe sich irgendein Zeichen anbringen, ein Tröpfchen Siegellack auf den Knopf und ein kleiner Einschnitt in das Holz. Wie steht es aber mit der politischen Seite der Sache? Es ist doch ganz unmöglich, dass der Probst und der Vater Sakari gleich viel wert wären. Und der Probst fühlt es ja wohl, und ich sehe es deutlich. Und darum sage ich ihm, der Probst, es ist in diesem Fall ja nichts anderes zu machen. Gestattet mir, dass ich den Stab des Vaters Akari irgendwie zeichne, mit Siegellack oder durch einen Messerschnitt. Er beantwortet, nichts dergleichen, untersteh dich nicht, es ist nicht nötig. Ja. Ist ja nicht nötig. Nun, das sage ich da wieder. So gebt mir einen Segen zu das andere. Ich will ganz insgeheim den Stab des Vaters Sakarie mit dem Messer um einen Zoll kürzer machen, dass der Vater Sakarie selber von dieser Kürzung gar nichts merken soll. Er aber nennt mich drauf einen Dummkopf. Gut denn, ich bin ein Dummkopf. Ich hör's von ihm nicht zum ersten Mal und von ihm kränkt mich auch nicht. Aber ich sehe doch, dass er mit alledem sehr unzufrieden ist. Und das raubt mir alle Seelenruhe. Und ihr könnt mich einen dreifachen Dummkopf nennen, rief der Diakon. Ja, ich gestatte es euch. Nennt mich ruhig dumm, wenn der Vater Savelic nicht etwas ganz Politisches im Sinn hat. Ich weiß es ganz genau, dass er eben deswegen mich nicht gewähren lässt, weil er seine eigene Politik verfolgt. Und der Diakon Apilla schien sich nicht geirrt zu haben. Noch war kein Monat seit der Beschenkung der Stargrotter Geistlichkeit mit den erwähnten zweifelserregenden Stäben vergangen, als der Propst der Velich sich plötzlich zu einer Reise in die Gouvernementsstadt zu rüsten begann. Man braucht dieser Fahrt keine besondere Bedeutung zuzuschreiben, denn der Propst hat in Amtsangelegenheiten oft genug mit dem Konsortium zu verhandeln. Aber als der Vater der Brosso bereits im Wagen saß, wandte er sich plötzlich zum Vater Zakaria. »Hör mal, Vater, wo ist denn wohl dein Stab? Gib ihn mir mal her. Ich will ihn mit in die Stadt nehmen.« Diese scheinbar von ungefähr gesagten Worte ließen ein Licht in den Gemütern aller derer aufgehen, die vor das Tor gekommen waren, dem Abreisenden das Geleite zu geben. Der Diakon Apilla räusperte sich kräftig und flüsterte dem Vater Benfgtao ins Ohr. »Nun, sag ich's euch nicht, da haben wir die Politik.« »Weshalb wollt ihr denn meinen Stab in die Stadt mitnehmen, Vater Propst?« fragte Vater Zakari und zwinkerte demütig mit den Augen, wobei er zugleich den Diakon beiseite schob. »Wozu?« »Nun, vielleicht will ich den Leuten dort zeigen, wie man uns hier achtet und unser gedenkt,« antwortete der Brosso. »Jusche, lauf hin und hol den Stock,« befahl Zakari seinem kleinen Sohne. »Vielleicht nehmt ihr da noch meinen Stab mit, Vater Propst, um ihn dort zu zeigen,« fragte Pilla in dem sanftmütigsten Tone, dessen er fähig war. »Nein, den deinen magst du bei dir behalten,« erwiderte Savelisch. »Warum denn, Vater Propst? Ich bin doch ebenso, bin auch von dem Herrn Adelsmarschall ausgezeichnet worden,« antwortete der Diakon ein wenig gekränkt. Aber der Propst würdigte seinen Einspruch keine Antwort, legte den ihm eben gebrachten Stab des Vaters Akari neben sich hin und hieß den Kutscher zu fahren. So fuhr er dahin, und die beiden zweifelserregenden Stäbe fuhren mit. Der Diakon Apilla aber saß zu Hause und mühte sich vergeblich, das Riesel zu lösen, zu welchem Zweck der Barroso den Stab des Zakaria mitgenommen hatte. »Was geht's dich an? Was hast du dabei? Was?« beschwichtigte Zakaria den von Neugier gemarterten Diakon. »Vater Zakaria, ich sag's euch, das ist Politik!« »Nun, und wenn's Politik ist? Was geht's dich an? Mag er doch politisieren!« »Ich vergehe vor Neugier, was das für eine Politik sein könnte. Euren Stab zu beschneiden wollte mir nicht gestatten. Das wäre eine Dummheit,« sagt er. »Schlug ihm vor, Zeichen anzubringen. Aber er wies es zurück. Das Einzige, was ich vermute...« »Ei nun, was kannst du, Schwätzer, vermuten?« »Das Einzige wäre, dass er... Er setzt bestimmt einen Edelstein hinein.« »Ja, nun ja, aber wo soll er denn den Stein einsetzen?« »In den Griff.« »In den seinen oder in den meinen?« »In seinen natürlich, in den seinen. Ein Edelstein ist auch ein Wertstück.« »Sehr schön. Wozu hat er dann aber meinen Stab mitgenommen? In den seinen will er den Stein einsetzen lassen. Und den meinen nimmt er mit?« Der Diakon schlug sich mit der Hand vor die Stirn und rief, »Da wär ich wieder mal der Narr.« »Hoffentlich bist du der Narr, hoffentlich,« bestätigte Vater Zakaria und fügte mit leisem Vorwurf hinzu, »und dabei hast du doch Logik gelernt, mein Lieber. Schäme dich.« »Warum soll ich mich denn schämen, wenn ich sie gelernt, aber nicht kapiert habe? Das kann jedem so gehen,« antwortete der Diakon. Er sprach fortan keinerlei Vermutung mehr aus. Nur im Stillen verzerrte ihn nach wie vor die Neugier. Was wird nun eigentlich geschehen? So verging eine Woche, bis der Propst zurückkam. Der Diakon Apilla, welcher gerade einen von ihm neu eingetauschten Steppengaul einritt, war der Erste, der die schwarze Pfarrkutsche sich der Stadt nähern sah. Er raste durch die Straßen, machte Halt vor allen Häusern, in denen gute Bekannte wohnten, und schrie in die offenen Fenster hinein. »Ja, kommt, der Propst der Welsch! Edel große Seele!« Ein neuer Gedanke war dem Apilla plötzlich gekommen. Jetzt weiß ich, was es ist!« sagte zu den Umstehenden, während er vor dem Tore des Pfarrhofes vom Pferde stieg. »Alle meine bisherigen Vermutungen waren nichts als eitel Torheit. Jetzt aber kann ich euch für gewiss sagen, der Vater Propst hat nichts anderes getan, als griechische Lettern oder auch lateinische in die Knöpfe einätzen zu lassen.« »So ist es. Jawohl, so und nicht anders ist es. Ganz bestimmt hat er Lettern einnetzen lassen. Und wenn ich es jetzt nicht erraten habe, so könnte mich 100 Mal einen Esel nennen. Warte nur, warte, das tun wir noch. Das kommt schon noch, sagte Vater Sakarje und ging dem eben vorfahrenden Wagen entgegen. Ernst und würdevoll entstieg der Propst im Wagen, trat in das Haus ein, betete, begrüßte seine Gattin, indem er sie dreimal auf den Mund küsste, bewillkommnete danach auch den Vater Sakarje, wobei sie sich gegenseitig auf die Schultern küssten, und zu guter Letzt den Diakon Apilla, der dem Propst die Hand küsste, während dieser mit den Lippen seinen Scheitel berührte. Nach dieser Begrüßung ging man ans Tee trinken, schwatzen, erzählen, und langsam wich der Abend der Nacht, ohne dass der Propst auch nur ein Wort über die alles so interessierten Stäbe geäußert hätte. Ein Tag verging, ein zweiter, ein dritter, mit keiner Silbe erwähnte der Barroso die Angelegenheit. Es schien, als habe er die Stäbe in die Hauptstadt gebracht und sie dort in den Fluss versenkt, damit alles Gerede von ihnen schweige. Der Diakon brannte förmlich vor Neugier und wusste nicht, was er ersinnen sollte, um das Gespräch auf die Stäbe zu bringen. Aber die Sache kam bald von selbst zur Erledigung. Am 5. oder 6. Tage nach seiner Heimkehr bat der Vater Savelic nach dem Hauptgottesdienst den Stadthauptmann, den Schulinspektor, den Arzt und den Vater Sakarje neben dem Diakon Apilla zu sich zum Tee und fing wiederum zu erzählen an, was er alles in der Gouvernementsstadt gehört und gesehen habe. Er berichtete ihnen von vielerlei schönen Sachen, welche er in den Kaufläden gesehen hatte. Es ist erstaunlich, meinte er, was die dortige Kunstfertigkeit zu leisten vermag. Mit diesen Worten ging der Propst ins Nebenzimmer und kam in jeder Hand einen der wohlbekannten Stäbe haltend wieder zurück. »Sehen Sie mal hier«, sagte er, indem er den Gästen die Oberfläche der beiden goldenen Knöpfe vor die Augen hielt. Der Diakon Apilla riss die Augen auf, um zu erspähen, was der Politikus zustande gebracht hatte, um die gleichwertigen Stäbe unterscheiden zu können. Aber ach, es war kein wesentlicher Unterschied zu erkennen. Im Gegenteil, ihre Gleichwertigkeit schien nun erst vollkommen, denn in der Mitte eines jeden Knopfes war in ganz gleicher Weise von einem Strahlenkranze umgeben ein Gottesauge eingraviert, um welches sich eine kurze Kursivinschrift schlang. »Und Lettern sind da keine, Vater Propst«, bemerkte Apilla, dem die Geduld ausging. »Was willst du denn für Lettern?«, erwiderte der Barroso, ohne ihn anzusehen. »Und in ihrer Gleichwertigkeit zu unterscheiden.« »Immer kommst du mit deinem dummen Zeug«, wandte sich der Propst zum Diakon, und dann stützte er den Eidenstab gegen seine Brust und sprach. »Das soll meiner sein.« Der Diakon Apilla warf einen schnellen Blick auf den Knopf und las über dem Gottesauge, und er fand den Stecken Aarons blühen. »Und den nimmst du, Vater Sakarje«, schloss der Propst und gab ihm den anderen Stab. Auf dem Knopfe desselben war um das völlig gleiche Gottesauge in ganz derselben altslawischen Kursivschrift eingraviert, und er gab den Stab in seine Hand. Kaum hatte Apilla diese zweite Inschrift gelesen, so knickte er hinter dem Rücken des Vaters Sakarje zusammen und, den Kopf gegen den Bauch des Arztes stemmend, zuckte und strampelte er in einem unbändigen Lachanfall. »Na, Quälgeist, was gibt's wieder? Was gibt's?« wandte sich der Vater Sakarje ihm zu, während die übrigen Gäste noch die kunstvolle Arbeit des Juweliers an den Priesterstäben bewunderten. »Lettern, hä? Lettern, du grauser Schafbock, du, wo sind hier Lettern?« Der Diakon aber brustete und lachte nur immer toller. »Was lachst du? Was ficht dich an?« »Wie ist jetzt der Schafbock, hä?« fragte der Diakon, die Worte mühsam hervorstoßend. »Du natürlich, wer denn sonst?« Achilla aber brach in ein neues Gelächter aus, packte den Vater Sakarje an den Schultern und flüsterte theatralisch. »Na und ihr, Vater Sakarje, wo ihr so viel Logik studiert habt, lies doch noch einmal!« Und er gab den Stab in seine Hand. »Was sagt eure Logik denn dazu? Wo soll eine solche Inschrift hinaus?« »Wo hinaus? Nun, so sag du es doch, wo sie hinaus soll.« »Wo hinaus? Da hinaus!« sagte Diakon langsam gedehnt, was man ihm mit dem Lineal 1 auf die Pfoten gegeben hat. Du lügst. Ich lüge. Warum ist dann sein Stecken erblüht? Und kein Wort davon, dass er ihm in die Hand gegeben ist. Warum? Weil das zum Zweck der Erhöhung geschrieben ist. Euch aber ist's zur Niederung geschrieben, dass euch der Knüppel in die Tatze gelegt ist. Vater Sakari wollte etwas erwidern, aber der Diakon hatte ihn wirklich irrgemacht. Abchille triumphierte, dass es ihm gelungen war, den sanften Benefektao aus der Fassung zu bringen. Doch sein Triumph war nur von kurzer Dauer. Kaum hatte er sich umgewandt, so sah er auch schon, dass der Propst ihn scharf ins Auge gefasst hatte. Und sobald er bemerkte, dass der Diakon unter der Wirkung dieses strengen Blickes verlegen zu werden begann, wandte er sich an die Gäste und sagte mit ganz ruhiger Stimme, »Die Inschriften, die Sie hier sehen, habe ich nicht selbst ausgedacht. Der Konsistorialsekretär Afanasij Ivanovich hat sie mir empfohlen. Auf einem Abendspaziergang kamen wir beim Goldschmied vorbei und da meinte Afanasij Ivanovich, »Wisst ihr, Vater Propst, was für ein Gedanke mir gekommen ist? Ihr solltet Inschriften auf die Stäbe setzen. Für euch der Stecken Aarons und für den Vater Sakarie eben jene, die jetzt da steht. Und du, Vater Diakon«, fuhr der Propst fort, »ich wollte auch etwas von deinem Stabe sagen, wie du mich gebeten hattest, aber ich bin der Meinung, es wäre am besten, du trügst den Stab überhaupt nicht, denn er kommt deinem Amte nicht zu.« Und damit schritt der Propst in aller Seelenruhe nach der Stubenecke, in welcher der berühmte Stab des Abchiller stand, nahm ihn und schloss ihn in den Kleiderschrank ein. Dieses war der größte Zwist, der sich je in der Stargrotter Pfarrerei abgespielt hatte. Wie es heißt, dass durch ein Dreierlicht einst ganz Moskau in Flammen aufgegangen ist, so entstand auch daraus bald eine ganze Geschichte, welche die verschiedensten Charakterschwächen und Vorzüge Savellischs und Abchillers an den Tag brachte. Der Diakon kannte diese Geschichte am besten, erzählte sie aber nur in Augenblicken äußerster Erregung. Ende des zweiten Kapitels, gelesen von Schalkmar.